Yo. Uh-huh. Yeah. Mama hat gesagt, du musst deine Texte verkaufen. Papa sagt dir immer wieder, du bist der Beste da draußen. Und du selbst bist dabei, an deine Kräfte zu glauben. Durchs Gedächtnis zu schauen, um an deiner Freshness zu schrauben. Durch deine Gedanken, die dich prägten und schufen. Bei dir ist alles in Ordnung. Du führst dein Leben im Guten, doch es kommt Stimmen, die erst reden, dann rufen. Doch glaub mir, du bekommst nur Schläge fürs Bluten. Wenn sie dich haben, lassen sie dich erstmal auftreten. Sie werden sagen, du kannst dich hier richtig ausleben. In Klammern, dass sie dich hier ausnehmen. Und du kannst dich da auch nicht wieder rausreden. Du wirst gezwungen, dass du nicht mehr aufgibst, damit du durchhältst, auch bei jedem Auftritt. Füttern dich dann mit Fame, ja und mit Rauschgift. Castinglager, neues Auschwitz, bis du drauf gehst. Du hast deinen Traum, komm, gib ihn nicht auf. Der Weg ist das Ziel, Junge, der Weg ist das Ziel. Komm, steh wieder auf, Mann, leb ihn jetzt auf. Der Weg ist das Ziel, Junge, der Weg ist das Ziel. Du hast deinen Traum, komm, gib ihn nicht auf. Der Weg ist das Ziel, Junge, der Weg ist das Ziel. Komm, steh wieder auf, Mann, leb ihn jetzt auf. Der Weg ist das Ziel, Junge, der Weg ist das Ziel. Das ist das Beste zu machen, alles Perfekte zu schaffen. Doch bist gehindert von den Leuten, die nur über dich lachen. Bist verzweifelt, siehst kein Ausweg, hinderst dich am Ausleben deines Talentes, keiner wird es auch sehen. Doch deine Freunde sagen, du hast es voll drauf. Doch leider sagen sie das immer nur im Vollraus. Du gibst dich voll auf, schmeißt die ganze Scheiße hin, bringst dein Mikro zu dem Müll, für dich hat das keinen Sinn. Ein kleiner Ratschlag, Junge, mache dich mal gerade. Mann, wir alle sind nur Menschen und wir haben graue Tage. Doch die vergehen, Junge, du bist zehn. Vielleicht nicht jetzt und vielleicht auch nicht in diesem Leben. Doch irgendwann stehen sie alle bei dir an. Vielleicht auch nicht und ich frage nach nem Autogramm. Ja, Junge, ey, dann hast du es geschafft. Vom Wack MC zum Rapstar in einer Nacht. Du hast deinen Traum, komm, gib ihn nicht auf. Der Weg ist das Ziel, Junge, der Weg ist das Ziel. Komm, steh wieder auf, Mann, leb ihn jetzt auf. Der Weg ist das Ziel, Junge, der Weg ist das Ziel. Du hast deinen Traum, komm, gib ihn nicht auf. Der Weg ist das Ziel, Junge, der Weg ist das Ziel. Komm, steh wieder auf, Mann, leb ihn jetzt auf. Der Weg ist das Ziel, Junge, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Das Ziel.